Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 13. Dezember 99. Dein letzter Brief hat uns zwar etwas beruhigt, aber noch immer warten wir sehnlich auf die Nachricht von der wohltätigen Krise, wozu dir stark Hoffnung gemacht hat. Schreibe ja bald, wie es jetzt geht. Ich habe einen Auftrag an dich von dem Rittmeister Thielemann, der in Folgendem besteht. Er hat in Eisenach die Bekanntschaft des Ex-Ministers Narbonne gemacht und findet großes Behagen an ihm. Dieser Mann ist, wie Thielemann selbst schreibt, sehr von deinem Wallenstein begeistert und wünscht ihn ins Französische übersetzen zu können. Cotta will die Unternehmung machen und interessiert sich dafür. Ich kann nichts dazu sagen, da ich Narbonne von dieser Seite nicht kenne und Thielemanns Urteil nicht trauen darf, weil er sich leicht von französischem Flittergold blenden lässt. Du kannst durch Goethe leicht sichere Auskunft über ihn erhalten. Willst du dich mit ihm einlassen, so brauchst du nur mir oder Cotta einen Wink zu geben. Jacobis Brief an Fichte ist mir sehr interessant gewesen. Sein Weg scheint mir besser als der Herdersche bei diesem Geschäft und in manchen Punkten treffe ich schon ganz mit Jacobi zusammen. Seit einiger Zeit habe ich nämlich einige müßige Stunden gewonnen und benutze sie, um in der Philosophie unter Dach und Fach zu kommen. Dein Körner.